einschaltet, den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 116, live von Wendlers Ranch mit Dennis Moorhardt und Renke Brun. Hallo. Hallo. Guten Morgen allerseits in die Runde. Na? Guten Abend. Entschuldigung. Guten Morgen, Herr Habeck. Hallo. Na? Wie geht's Ihnen? Schon so wieder so eine große Lücke. Die muss ich rausschneiden gleich wieder. Ja, stimmt. Wir haben Ärger bekommen, dass wir Lücken haben. Das machen wir jetzt weg. Jetzt ja. Alle Lücken werden geschnitten. Richtig. Wie ist denn das Wohlbefinden am anderen Ende des Wendler-Anwesens? Hier ist es okay. Sehr schön. Ja, wir haben eine minimals vollgepackte Sendung. So ein paar Sachen haben wir noch rausgefunden, über die wir sprechen können. Wir müssen ja begrüßen, Dennis. Ganz vergessen. Hier, Teil 3 unserer vierteiligen Podcast-Serie. Stimmt. Die sich ums Podcasten dreht. Heute Teil 3, How to get famous with podcasting. Genau. Das machen wir heute. Richtig. Jetzt. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen oder wollen wir direkt fresh starten mit den Ich hab nichts. Ja, Topics of the Week? Nö, habe ich nicht. Vorgestern, also Mittwoch, war großer Zapfenstreich zum Ende des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan. Also hier, ne, mal aus der Wikipedia Raubmord kopiert, zitiert. Großer Zapfenstreich, was ist das? Das ist der protokollarisch höchstrangige militärische Zeremoniell der Bundeswehr und ist so die höchste Auszeichnung, die man irgendwie Streitkräften oder irgendwie Zivilpersonen zuteil werden lassen kann. Wir erinnern uns alle dran, also regelmäßig ist es so, dass das Bundeskanzler bisher, jetzt wahrscheinlich dann auch bald eine Kanzlerin, verabschiedet wird damit. Und Verteidigungsministerinnen kriegen auch einen großen. Stimmt. Ja, hier Uschi hat's bekommen, glaube ich, ne? Meine ich auch. Und aber was du komplett vergessen hast, ist, wenn du an den großen Zapfenstreich zum Beispiel eine Zahl ranpackst, wie den großen Zapfenstreich 7, dann ist es ein schlechter Pornofilm. Wenn du das sagst, Dennis, dann wer bin ich? Zapfenstreich, streichen Zapfen, groß. Ja, Dennis, ich sag ja, wenn du das sagst. Aber erinnerst du dich dran, erinnerst du dich an den großen Zapfenstreich von Gerhard Schröder? Ja, da hat er geweint. Ja, er hat geweint, als My Way gespielt wurde. Ja, die große Art-Rock-Hymne. Ja. I did it my way. Ansonsten singen das ja nur so Leute wie Clemens Tönnies. Ja. Was hat der noch gesungen in der Runde da? Kennst du dieses Video von ihm? Oh, ich hatte das irgendwann mal, aber nein. Da gibt's irgendwie so ein Video. Moment mal, das habe ich irgendwo. Schlecht vorbereitet jetzt, warte mal. Ja, finde ich jetzt nicht. Egal. Aber daran kannst du dich erinnern? Kann ich mich auch erinnern. Und ich habe mir überlegt, was ist denn, Dennis, stell dir mal vor, wenn der Anycast irgendwann mal zu Ende geht. Sagen wir so nach bei Folge 1219 oder so. Was? Und wir kriegen natürlich den großen Zapfenstreich. Ja. Würde ich sagen. Oder? Ich sehe gerade, welche anderen Songs denn schon bisher gewünscht wurden? Ich habe hier eine Liste. Ja, das ist sehr gut, aber ich möchte jetzt mit dir, das können wir gleich durchgehen zusammen. Hast du den Link für mich? Wahrscheinlich gibt es einen Wikipedia-Artikel oder so dazu. Ja, es ist dann schauen wir mal gemeinsam drauf. Aber ich möchte jetzt mit dir mal unseren großen Zapfenstreich planen. Oh ja. Ich finde, das gab es im Plan nicht so recht. Ich habe nur drei Songs. Die Songs natürlich. Ja. Aber auch wo das stattfinden soll. Ne? Wann, also die Uhrzeit. Ist normalerweise abends im Dunkeln. Ja. Es gibt ja auch, ne, ist ja Deutschland hier, gibt ja auch Fackelträger. Richtig. Ja. Dann. So, was hat. Oh ja, oh Gott, oh nein, oh nein. Ey, jetzt hast du mir gerade verboten, darüber zu reden und selber jetzt guckst du da. Ja, ich muss den Link ja aufmachen. Also, wo wollen wir das denn machen? Fangen wir da erstmal so an. Was würdest du sagen, wo gehen wir hin? Also, vom Reichstag wie vorgestern, das ist komplett unheimlich und sieht ein bisschen verschuit aus, ehrlich gesagt. Ja, aber das liegt ja daran, dass das die Parlamentsarmee ist. Denn das ist ja die Symbolik. Deswegen tragen wir jetzt alle Helme, haben Fackeln, marschieren vom Reichstag, aber wir haben einen Traditionserlass, deswegen sind ja alle keine Nazis. gute Zusammenfassung. Nee, aber ich finde, das ist ein bisschen ausgelutscht. Da hat doch jeder seinen großen Zapfenstreich bekommen. Ja, und wie der Rasen vor allem da aussieht, da vor dem Reichstag. Ist das, aber ich meine, aber also, das ist erstmal, glaube ich, die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Wollen wir das von einem offiziellen Gebäude oder wollen wir das von einem Quatschgebäude haben oder wollen wir das einfach von einem schönen Gebäude oder wollen wir es vielleicht vor gar keinem Gebäude? Denn was denkst du denn darüber? Du musst doch irgendwie ein Gefühl haben. Also es soll, also ich fänd schon ein Quatschgebäude lustig. Ja. Mir würde aber jetzt so auf Anhieb. Sollte halt so eine mittlere Bundesbehörde sein. Also sollte offiziell sein, aber halt so eine Bundesbehörde, von der man meint, sie schon mal gehört zu haben, aber man nicht sicher ist, ob sie wirklich existiert. Ah ja, okay. Davon gibt's einige. Richtig. Ja. Was ist zum Beispiel mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben? Zum Beispiel, so, ich suche nochmal eine andere, und zwar die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden mit Organisation und Sicherheitsaufgaben. Mit Sicherheitsaufgaben. Wo sitzt die und wie viele Leute? Und sie hat 770 Stellen. Ja, das wird schon ein kleines Gebäude sein. Richtig. Was hältst du von dem ITZ-Bund? Auch dem Informationstechnikzentrum des Bundes. Das fände ich eigentlich sehr schön. Die müssten auch viele Leute haben mittlerweile. Ja. Mal kurz suchen, ITZ-Bund. Oh, vielleicht noch süßer in Oh, die sitzen auch hier in der Nähe. Die sitzen an der Prenzlauer Promenade, Dennis. Ah. Das ist ja hier quasi bei mir direkt um die Ecke. Richtig. Wir könnten natürlich aber auch in Wiesbaden, das ist ein sehr kleines, schmuckiges Gebäude des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, 38 Bedienstete. Oh Gott. Das klingt ein bisschen nach irgendeiner völkischen Zelle. Oder ist es ein Tarnname für den BND? Naja, da gibt's doch irgendwie sehr viele. Ja. Was natürlich auch gibt, ist das schöne Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen. Auch sehr gut. Aber ITZ-Bund finde ich eigentlich ganz nett. Die haben 3.700 Beschäftigte. Ja, machen alle Computer. Ja. Oh Gott. Stell dir mal vor, das wäre eigentlich ganz... Kommt das wohl irgendwann so weit, wenn die Computer schlau genug sind, dass die alle oder wir irgendwann dazu übergehen, dass wir Roboterarbeit besteuern oder so, werden dann alle Computer auch Mitarbeiter? Dürfen die auch an den Personalratswahlen teilnehmen? Ich glaube nicht. Was wählt denn? Was ist denn das Wahlverhalten? Das ist doch gar nicht vorhersehbar. Und dann vor allem hast du super viele Beschäftigte, die laufen auf Windows 10, andere auch schon auf Windows 11, manche laufen sogar auf Linux oder sie haben laufen auf Windows 11, aber in einer virtuellen Linux-Maschine. Also quasi wie ein virtuelles Windows 11 auf Linux so. Das wollte ich damit sagen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, da würde ich einfach nur fragen, ist nicht dann auch die Hardware, bestimmt die dann auch nicht das Wahlverhalten dieser Computer? So wie ja auch die Herkunft bei Menschen durchaus einen Teil mitbestimmt, was die dann wählen. Es ist mir gerade so philosophisch. Okay. Also ich bin alternativer Vorschlag. Wir machen BIM, also die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Heißt die BIM? Nein, das heißt die Berliner. BIMA. Wir könnten dann noch zur BAM gehen. Was ist das? Die Bundesanstalt für Materialprüfung. Genau, BAM. 1600 Bedienstete. Ja, aber die sitzen auch, glaube ich, irgendwo in Mitte, oder? Unter den Eichen in Berlin, ja. Nee, unter den Eichen ist nicht Mitte. Aber nee, dann verwechsel ich die. Ja. Dann mit irgendwas anderem. Egal. Also wollen wir den großen Zapfenstreich quasi von BIM zu BAM marschieren lassen? Richtig. Gibt's auch BUM? Oh. BUM.bund. Nee, gibt's nicht. BUM. Abkürzung, gebe ich mal ein. Steht für Artillerierechner. Typ BUM. Elektronisches Feuerleitrechengerät der Bundeswehr. Was? Wie nennt man diese Begriffe, die quasi so geschrieben werden, wie sie sich anhören? Da gibt es auch so eine Fachbezeichnung. Wort? Ja. Das so geschrieben, also. Das geschrieben wird, wie es. Hä? Ich verstehe nicht. Wovon sprichst du? Wort, das so geschrieben wird, wie gehört. Also wie dieses Geräusch beschreibt. Ach so. Dass das Geräusch beschreibt? Ja. Ich kann nicht folgen. Wie meinst du denn das? Wenn man, aber das ist doch. Das ist eine. Oh Gott, das Wort kann ich nicht aussprechen. Onomatopoesie. Poesie. So. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Das hast du gerade ausgedacht. Lautmalerei. Das ist gar nicht so ein Quatsch. Okay. So meinst du wie. Da habe ich einen ganz, ganz schwierigen Gag gehört, für den wir gecancelt werden könnten. Soll ich ihn trotzdem mal sagen? Ja, mach. Robin aus Batman und Robin ist jetzt als hat sich geoutet, ja. Als nicht binär. Ja. Seine Pronomen sind Piff und Pau. Ich fand's lustig. Ja, finde ich auch. Aber trotzdem, dann sind wir gleich hier Elke Heidenreich oder so. es gibt auch noch Bumm mit Doppel-M. Ja. Fahrradbeleuchtung. Ah. Also okay, wir gehen von Bim zu Bam. Richtig. Aber Bumm müsste, Bim Bam Bumm müsste natürlich drin sein irgendwie. Bundes, warte mal, was gibt's denn noch so? Ich habe gerade die Abkürzungsliste offen, da sind nicht so geile dabei tatsächlich. Da waren humorbefreite Menschen dabei, an denen die es umgesetzt haben. So. Na, dann ist es halt einfach Bim Bam. Okay, ja. Von Bim zu Bam. Ja. Das ist doch eine gute Strecke. So. Das ist eine gute Strecke. Wie viele Kilometer sind das? Oh, sag mir eine Sekunde, warte. Kann ich jetzt einfach in Google Maps angeben, von Bim zu Bam? Ja. Bundes... Anstalt für Materialforschung. So, Routenplaner. Und dann wollen wir hin, wohin? Zu BIM, hast du gerade genannt. Bundesanstalt für Immobilien auf. Nee. Nein, das war die BIMA. BIM war ja dieses andere, das ich noch nie gehört hatte. Ach, das ist Berliner. Die Berliner Immobilienmanagement GmbH. Nein, das war doch irgendwas vom Bund. Du hast doch gerade eine Bundesbehörde mit BIM bezeichnet. Nee, habe ich nicht. Also ich meinte BIM tatsächlich, da habe ich mich korrigiert, dass es ja das Berlin-Ding ist. Es gibt kein BIM auf Bundesebene. Ja, enttäuschend, hä? Nee. Aber wir sind ja auch sozusagen Bürger dieser Stadt. Ja. Ne, das heißt, wir können ja auch dann... Oder wir schreiben das BMI falsch rum. Falsch. Wir können auch Stadt und Bund dann verbinden. Ja. In einem Zapfenstreich. Genau. Der 14 Kilometer geht. Da geht's. Ja. Ey, komm, jetzt mal ehrlich. Das sind Soldaten. 3 Stunden über DB1, sagt mir Google Maps. Ja, das sind Soldaten, die sind doch gut trainiert. Also, Entschuldigung, aber wenn jetzt mal ganz ohne Witz, wenn die den großen Zapfenstreich nicht schaffen und dabei 14 Kilometer laufen, dann können wir halt auch aufgeben. Dann können wir das ganze Ding zumachen, sagen hier, liebe Soldaten, geht nach Hause, Geld kriegt ihr weiter. Aber wir sparen uns wenigstens die Kosten für die Kasernen. Dann ist doch vorbei. Nein, das glaube ich aber nicht. Ich glaube, unsere Soldatinnen und Soldaten. Sind Rommel-Kasernen oder was? Sind gut genug trainiert, als dass sie diese 14 Kilometer aushalten. Okay. Wir können ja unterwegs auch so Stände aufstellen wie beim Marathon. So eine Fanmeile als großer Zapfenstreich. Hast du das so mit Tribünen an der Seite? Ja. So wie in Frankreich. Können wir ein Stück über, mach mal in die Routenplanung, dass wir hier über die Avus fahren, auf jeden Fall. Geht das? Laufen? Gute. Dann kommen wir an der Avus-Tribüne vorbei. Sekunde. Die ist komplett woanders. Wir fahren Rathaus-Steglitz vorbei, Friedenau, ja. Schöneberg, dann zum Potsdamer Platz und dann zum Alexanderplatz hoch. Das sind ja keine Avus. Nee, aber das wären halt Umwege, aber man könnte es ja trotzdem machen, um die AWOS-Tribüne nutzen zu können. Egal, wir bauen halt Tribünen auf. Warte, ich zieh's mal rüber. Sekunde. Und hast du das gesehen? Bei den Olympischen Spielen war der Wettbewerb in 50 Kilometer gehen oder was das war? Ja. Oder war das bei den Paralympics? Weiß ich gar nicht mehr. Eins von beiden. Im Gehen-Wettbewerb war es auf jeden Fall. Und da hat einer der Teilnehmenden, so ein Typ, ich weiß nicht, woher der kam, der war irgendwie in der vordersten Ausreißergruppe oder sowas dabei und hat erstmal, kam da irgendwie als erstes zum Wasserstand und hat alle Wasserbecher, die da standen, umgekippt, bis auf den letzten, den hat er sich gegriffen. Und das waren so 15 Stück hintereinander oder so. Richtig miese Nummer. Was für ein Penner. Yikes. Also, dann haben wir jetzt Route, wir haben Uhrzeit, ich finde, nachmittags ist gut. Aber hast du jetzt eine Route über AWOS gemacht? Warte, habe ich jetzt wieder zugemacht? Zur AWOS-Tribüne? Ja, mach mal, wir können ja mal gucken, wie viele Kilometer das denn sind. Also, warte, wo ist denn die AWOS-Tribüne genau? Die ist doch da unten, oder? Da, direkt Messe, wenn du abfährst am Funkturm. Richtung, und dann die 115 Stück runter. Aber ja, genau, wenig. Aber da, okay, jetzt zieh ich mal rüber, die A115. Ne, du musst halt zur Tribüne, musst du halt nicht über die Autobahn, sondern du musst dann da irgendwie runter und dann von hinten daran. Ach so. Na, ich bin jetzt bei 20 Kilometern. Das ist, finde ich, immer noch vertretbar. Ja, ist ein bisschen Detour. Und wenn die halt, sagen wir, 4 km/h laufen. Dafür können wir können dafür die Strecke aber dann auch so ziehen, dass sie dann auf der anderen Siegessäule vorbeigeht. Da hat das noch echt nochmal. Und durchs Brandenburger Tor. Richtig. So. Einmal noch. So. Guck mal, jetzt wird da ein Schuh draus. 18,8 Kilometer. Aber mach auch mal Siegessäule und zieh dann auch mal Brandenburger Tor so ein, dass sie da wirklich durchgehen. Ja, ja, gehen sie durch. Ist okay, tatsächlich direkte gut. Route durchs Brandenburger Tor. Ja, hervorragend. Ach stimmt, weil die unter den Linden einfach direkt geradeaus. Ja, ja klar, logisch. Ja, ja. Genau. Ja, perfekt. 18,8 Kilometer ist okay. Ja. Finde ich. Nee, da, ja. Das machen wir so. Richtig. So, dann stellen wir Tribünen auf, dann gibt es Getränke an den so Stände. Und wenn die durchs Brandenburger Tor gehen, also 18 Kilometer, sagen wir mal, sie gehen 4 km/h. Ja. Weil die ja auch währenddessen Musik machen müssen. Und so irgendwie laufen und stapfen, keine Ahnung, was. Das sind dann 5 Stunden knapp. Wie lange dauert so ein großer Zapfenstreich normalerweise? Dauer, ist das irgendwie festgelegt? Gucken wir mal nach. Keine Ahnung. Also ich habe gerade nur nachgeguckt, also es gibt, wenn der Schritt zwischen 100 und 120 Schritten pro Minute ist, bei einer Schrittlänge von 75 bis 100 Zentimetern, ist das irgendwo zwischen 4,5 bis 7,2 Kilometern pro Stunde. Ja, ja, ich sag ja, sagen wir mal 4 km/h, dass die so ziemlich langsam gehen. Ja. So. Gesamtdauer beträgt etwa 20 Minuten, steht hier in der Wikipedia. Das ist ein bisschen kurz, ne, für die Strecke. Naja, aber die Tribünen sind nicht bewegbar. Du musst ja quasi den Leuten, die am Rand sitzen, immer wieder dieselbe Show bieten. Du wiederholst sie einfach. Ach so. Es gibt übrigens auch, die Nationale Volksarmee hatte auch einen großen Zapfenstreich. Ah, aber auf den dürfen wir uns nicht beziehen. Transition oder das? Rommel ja, aber nicht, Nationale Volksarmee. Ja, aber ich will mal kurz gucken. Nee, ich wollte einfach nur gucken, ob hier irgendwas dazu steht, wie lange der gedauert hat. 21 Minuten. Also, Ausführende des großen Zapfenstreichs NVA war mindestens ein Musikkorb, bla bla. Anmarsch, Einnehmen der Position, Abspielen der sowjetischen Vorbild gestanden, Paradefahren, bla bla. Dann die Zapfenstreichmusik, etwa 15 Minuten dauernd. Ja, ähnlich. Nicht wesentlich länger, glaube ich. Das ist so. Also das basiert nämlich alles irgendwie auf den auf alten preußischen Dingern. Beide Zapfenstreiche. So, okay, also 20 Minuten, dann müssen sie die mehrfach aufführen. Dann brauchen die zwischendrin auch wahrscheinlich Pause, weil sonst wieder kriegt man wieder irgendwie Ärger ich wollte gerade sagen, mit dem Deutschen Beamtenbund, aber das sind ja Soldaten. Haben die auch so eine Soldatenvereinigung oder so? Bestimmt, ne? Ja, klar. Also Gewerkschaft. Den Bundeswehrverband. Ja, dann kriegen wir Ärger mit der Gewerkschaft. Aber 5-mal aufführen geht wohl, würde ich sagen. Ja. So. Und dann zwischendrin Spielmannszug, würde ich sagen. Ja. Also ein gehender Zapfenstreich, zwischendrin Spielmannszug. Und Karnevalsmusik dabei. Ja, was genau, was man halt da so spielt. Und da kann man ja auch, da kann man das Programm ja auch ein bisschen, da können dann ja auch örtliche Wagen sich einreihen. Ja, nee, Schützenvereine zum Beispiel mitmachen. Wir sind ja, wollen uns ja auch volksnah geben. Wollen wir, und dann die Frage, wollen wir mit dem Wagen vorne wegfahren und hinten winken dran oder mitten in diesen Zapfenstreich Pulk würde ich mich bewegen wollen. In so einem Wagen gefahren. Ja. Oder? In einem Panzer? Geht das? Da war auf einem Panzer und ja, fahren? Ja, klar, auf einem Panzer fahren. Ja, klar. Schön die Straße ja. 17. Juli kaputt machen. Mit einem Panzer durchs Brandenburger Tor. Das sind gute Bilder. Wäre nicht das erste Mal. Gibt gute Bilder. Okay, sehr gut. Haben wir das ja schon mal gesagt. Aber jetzt kommt halt die schwierigste Aufgabe, ne? Die Musik. Die Musik. Und jetzt kommen wir mal zu dem schönen Artikel ja. Der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung kommen, die du rausgesucht ja. hast. Wir können ja quasi mit dem letzten anfangen, Zapfenstreich, der war von Ursula von der Leyen. Ja. Und sie kommt ja aus Hannover. Ja, ich weiß. Und es gibt in Hannover diese eine Band. Oh Gott. Und sie hat sich tatsächlich Wind of Change von den Scorpions gewünscht. Ja. Schlimm. Ja. Was soll man dazu sagen? Ja. Oh, ach du Scheiße, Dennis. Ja. Ich muss dich kurz unterbrechen. Tut mir leid, aber ich sehe gerade hier in der Werbung, bei Bingo sind 2 Millionen Euro im Jackpot. Die Umweltlotterie, weißt du, mit dem Bingo-Bären. Ja, da wollte ich eigentlich, wenn ich das nächste Mal in Niedersachsen bin, tatsächlich mir ein physikalisches Los kaufen. Ich bin heute da. Oh, kaufst du ein Los? Spielst du Bingo? Muss ich mal dran denken. Warte mal, aber da muss ich ja eigentlich nur, wo muss ich denn da hin? Lotto, Tanke wahrscheinlich irgendwo, oder? Ja. Ja, guck ich mal. Ja, dann guck ich, hol dich uns mal. Wo kaufst du denn deinen Alkohol? Selbstgebrannt. Ach so, verstehe. Darfst du aber keinen sagen. Nein, ich bin, das ist ein bisschen kompliziert. Ich bin noch nicht in Ostfriesland, in Niedersachsen. Okay. Also heute, wo das rauskommt, okay. Sondern erst noch woanders. Das ist ein bisschen, da kenne ich mich nicht so aus, wo man da hingehen kann. Aber okay. Einen Lottoladen wird man da wohl finden. Ja. So. So, zurück zu Uschi. Wind of Change und dann irgendwas ja. Komisches hier aus dem Mittelalter, wenn wir Mozart, bla bla, ja, und ja. Oder die Freude. Aber es ist, diese Liste ist unvollständig, ehrlich gesagt. Von dem Fall Thomas de Maizière ja. Als Verteidigungsminister. Hielt er an dem Gewehr fest. Was? Aber welche Musik hat er sich denn ausgewählt? Das steht da überhaupt nicht. Was ist denn das wieder für ein. Gehört die Hatz noch zum Matzak? Ja, klar. Ja. Also SPD wäre schuld. Ah, ich habe jetzt doch. Die Liste hier. So. Also hier sind hier Bundespräsis. Oh Gott. Gauck hat sich über 7 Brücken musst du gehen von Karat gewünscht. Ach du Scheiße. Karl Theodor von und zu Gutenberg. 2 Märsche und Smoke on the Water von Deep Purple. Natürlich. Oh. Oh. Peter Struck, dafür stabil, der hat sich, wenn wir schreiten, Seite an Seite gewünscht, von einem Militärkorps gespielt. Oh, ich glaube, die sind danach dem preußischen Offizierstod gestorben. Das haben die sich nicht. Das haben die nicht. Oh Gott. Was? Christian Wulff Over the Rainbow? Ach du Scheiße. Was ist denn mit diesen Leuten falsch? Also, und jetzt ist, also, was würde sich Angela Merkel wünschen? Das hatten wir auch letztes Mal schon besprochen. Das wird wahrscheinlich irgendeine Ostband sein. Irgendwas aus dem Nibelungenring. Oh Gott. Ja, sorry. Bayreuther Festspiele. War das irgendwie mit Wagner, ne? Ja. Meinst du, der Traditionsanlass erlaubt nicht Wagner? Was will sich die Kanzlerin wünschen? Ja, also, ja, Wagner könnte sein. Weiß ich aber warum? Weil sie da immer auf die Festspiele gegangen ist, meinst du? Ja. Ja, aber ist das nicht ein bisschen schwach? Was weiß man denn über Angela Merkel? Was denkt man, was hört die für Musik? Angela Merkel, Musik, richtig, jetzt wird es richtig investigativ hier. Also hier steht auf die USA, es wird irgendwas mit den USA sein, tatsächlich. Also es wird irgendwie ein US-Song sein. Hm. So. Weil große Sehnsucht nach Jeans und USA. Bruce Springsteen, meinst du? Ja, vielleicht. Moment mal. Oh nein. Ich bin auf Clickbait der Augsburger Allgemeine reingefallen. Ja, das ist so ein schönes Clickbait-Thema. Was hören Politikerinnen? Ja, genau. Es steht nämlich hier, was Kanzlerin Angela Merkel beim Kochen hört. Und die Antwort, die im Artikel verraten wird, Achtung, Radio. Das ist schon echt, ist so kurz vor Entzug der Journalismus-Lizenz. Richtig. Also ich habe hier einen Artikel der BZ, die Stimme Berlins, heißt es so schön mittlerweile. Ja. Da ist tatsächlich Richard Wagner tatsächlich, Beatles, Karat. Ja. Genau, das war's. Ich glaube, okay, lass mal tippen. Die große Anycast-Prognose in der Hose. Ja. Wollen wir wieder machen? Ja, haben wir einen Jingle dafür? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Muss dann auch so gehen. Ich habe jetzt auch nichts Schönes gefunden. Egal. Also, ich sage, Udo Lindenberg. Es wird was von Udo Lindenberg geben. Oh. Einfach nur, um ein letztes Mal der SPD noch was wegzunehmen. Ja, vielleicht. Denn so einen subtilen Humor hat sie ja. Das stimmt. Ja, vielleicht. Aber ich bin auch fest überzeugt, dass es tatsächlich irgendwas Wagner geben wird. Ach, das hat übrigens Tönnies auch gesungen. Hier, Udo Lindenberg, ich mach mein Ding. Ach so. Das war das. Ah. Fällt mir gerade wieder ein. Ah, ist ja weniger arschlochhaft. Was? Nee, ich meine, so ein Song, der einfach davon, ich mache mein Ding, ist schon also von einem Tönnies gesungen, der tut dem Song nicht gut. Das ist halt genauso wie My Way von Schröder. Richtig. Das ist halt gleiche Kategorie. Ja. Ja. Also, nee, aber Lindenberg kann ich mir irgendwie vorstellen. Okay. Also jetzt nicht den Sonderzug nach Pankow. Das wäre ein bisschen plump. Aber gibt ja noch ein paar andere Titel. Was denkst du denn? Na, es wird. Das muss ich festlegen. Es muss ein Ostsong sein. Ich kann mir echt vorstellen. Ostsong. Kannst du mal googeln. Mal kommen, wir können 5 Minuten Pause machen. Kannst du mal in Ruhe Ostsongs googeln. Ja, keine Ahnung. Nein, also wie gesagt, ich sage definitiv, es wird ein aus den Nibelungen irgendwas sein. Irgendwas. Okay. Also sei es hier, also sprach Zarathustra, weil es einfach viel zu bombastisch klingt. Und ich würde es mir gerne anhören, mal von so einem Zapfenstreich. Ja, das wäre der Wunschvater des Gedanken. Ich lege mich nicht fest, auf was genau, es wird irgendwas aus den Nibelungen sein, tatsächlich. Okay. Ja, kenne ich mich auch nicht so aus. Ich kenne nur Kampf der Nibelungen, aber das ist, glaube ich, so eine rechtsradikale Kampfsportveranstaltung. Ist auch, glaube ich, ist es verboten? Ich weiß es auch nicht. Okay, so, Ende. Wir haben hoffentlich mitgeschnitten, wer hier was prognostiziert hat, und dann werden wir das nachberichten. Aber jetzt geht's weiter. Was wollen wir denn haben? Was wollen wir da spielen lassen, Dennis, zu unserer Verabschiedung? Ich hab nur so linke Punkbands, das wäre irgendwie, also das ist schwierig, auf Zapfenstreich. Ja, nö, wieso? Oder jemand singt dabei. Das geht, oder? Das wurde auch schon mal gesungen bei so einem Zapfenstreich. Echt? Glaube ich nicht. Nee, doch nicht, aber ja. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich glaube, man muss so eine gute Mischung finden. Ja. Also man darf es halt nicht komplett ins Lächerliche ziehen, gerade wenn wir da unsere 5 Stunden... Du hast das Beste überlesen. Weißt du, was sich Thomas de Maizière gewünscht hat? Nee. Life is Life von Opus. Ach du Scheiße. Oh ja, das wäre natürlich auch geil, ne? Ja, jetzt mal, man kann natürlich die ganzen österreichischen Künstler nehmen. Wir können ja auch was von Reinhard Fendrich spielen lassen. Der sagt mir nichts. Es lebe der Sport zum Beispiel von Reinhard Fendrich. Ja, genau. Was ich sagen wollte ist, ich glaube, also guck mal, pass mal auf. Wir haben jetzt so eine 4 Stunden Zapfenstreich-Sache uns jetzt überlegt. Die laufen quer durch die Stadt, unter anderem durch das Brandenburger Tor. Es gibt Tribünen, Freigetränke, wie beim Marathon können sich die Leute, es gibt Spielmannszüge. es gibt die Leute, die da mitlaufen, können sich so Getränke an der Seite nehmen, wie beim Marathon und so. Ja. Also wir machen ziemlich großen Aufriss. Das heißt, wir müssen auch einfach auch den Menschen zuliebe, die das da für uns machen, aber auch all denen, die zuschauen und zuhören, dürfen wir, glaube ich, nicht nur auf Klamauk setzen. Weil das ist ja unser Abschied dann. Verstehst du? Und man will natürlich auch irgendwie was haben, woran man sich auch so ganz, ganz sentimental, ganz unironisch sentimental zurückerinnern kann. Da habe ich nichts. Aber das ist nur eins von den drei. Also wir haben ja drei Lieder, können wir ja auswählen, wenn ich es richtig sehe. Ich bin für Journey, Don't Stop Believing. Ja, okay. Ich habe einfach keine Songs im Kopf. Ich kann dir nicht helfen gerade. Aber dann mach doch einfach eine Klamauk-Dings draus. Oder meinst du, Angela Merkel spielt die neue Single von KIZ? Danke, Merkel? Ich habe gerade den Begriff in die Suchmaschine 90er-Jahres-Songs eingegeben. Ja, also wir haben jetzt What schon is eine von Hathaway. Coco Jumbo von Mr. President. Oh, wie geil. Okay, nehmen wir sofort. Coco Jumbo von Mr. President und Journey Don't Stop Believing. In welcher Reihenfolge? Erst das Don't Stop Believing. Das zuerst, nicht zum Schluss. Doch zum Schluss, aber dann Coco Jumbo aber als zweites. Das erste muss noch sehr ernsthaft sein, vielleicht was Klassisches, um quasi die Leute auf die falsche Fährte zu führen. Ja, okay. Aber ich finde, als erstes, so ein Punk-Titel muss dann schon kommen eigentlich. Okay. Aber hören sich nicht alle Punk-Songs ohne Text gleich an? Nee, würde ich nicht sagen, oder? Okay. Die Frage ist nur, in welche Richtung gehen wir? Gehen wir so in Richtung Politpunk oder so in Richtung Spaßpunk oder in Richtung so Asi-Punk, Garagenpunk? Ich gucke mal gerade aus Neugier. Notenblätter. Okay. Notenblätter? Was? Notenblätter? Was? Punk? Notenblätter? Dennis. Ja, aber du musst denen ja was auf den ausdrucken, den Leuten da, damit sie spielen. Ja, hä? Aber darum geht's doch jetzt erstmal gar nicht. Ja. Was hältst du denn von NoFX? Don't Call Me White. Sag mir nicht gerade. Oh, schrecklich. Wollen wir einfach die Frage mal ans Publikum freigeben? Ja, tun wir. Wir machen es jetzt einfach. Welcher Punk soll auf dem großen Annikas Zapfenstreich gespielt werden? Nach Folge 1100, was haben wir gesagt, 29 oder so? Ja. Schreibt uns in die Kommentare, aber nur wenn ihr abonniert habt und die Glocke ihr müsst, aktiviert. Wenn ihr abonniert, müsst ihr eine Glocke einmal läuten. Warte mal, müsste ich jetzt aufstehen, habe ich keinen Bock drauf. Da hinten liegt Halligalli. Kennst du das Spiel? Ja. Da ist auch so eine Glocke dabei. Ach, vielleicht machen wir noch Matthias Reim. Verdammt, ich lieb dich. Oh, nee. Nein, wir müssen danach natürlich sowieso auch eine große Party feiern. Und da kann er dann auftreten, aber nur im Duett mit David Hasselhoff. Wir könnten natürlich auch was für die Bundeswehr Angehörigen auch tun. Xavier Naidoo, sie sieht mich nicht. Ich finde diese Musik schrecklich. Ist ja auch ein bisschen was, das ist ja auch für uns. Wir müssen uns ja auch wohlfühlen. Also, der große Annikas-Aufruf. Welchen Punk-Song sollen wir spielen lassen auf unserem großen Zapfenstreich? Ja. Dennis, ich danke dir. Ich hoffe, es hat dir Freude bereitet, dass wir mal gemeinsam dieses Gedankenexperiment durchgespielt haben. Und es war auch nicht so langweilig für dich wie für alle anderen. Hey, es gibt aber noch so ein paar Sachen, die müssen wir tatsächlich besprechen. Die da wären? Naja, also es sind ja derzeit Sondierungsverhandlungen ne, vertiefte Sondierungen. Ja. Und wahrscheinlich zum Zeitpunkt, jetzt müssen wir es leider sagen, sonst kommt, weil es sonst eh rauskommt, wir nehmen diese Folge nicht am Freitag auf. Und ist nicht live. Vermutlich, also wir nehmen schon live auf, ne? Wir sind beide hier, aber wir strahlen es halt nicht. Also wir senden es nicht live. Oh Gott, Hilfe. Ich habe, also vertiefte Sondierung. Und jetzt hier am, komm, jetzt sind wir mal ganz transparent. Vertiefte Sondierungen 4. Wir nehmen auf irgendwann zwischen Montag und Donnerstag. Wir nehmen und irgendwann in der Vergangenheit auf. Ganz einfach. Und irgendwann, irgendwann in der Vergangenheit auch nicht, hab auch nicht gesagt, welche Kalenderwoche denn ist. Richtig. Oder welches Jahr. Und jetzt auf einmal taucht überall etwas auf. Die Nation diskutiert über Cannabis-Legalisierung. Ist mir aufgefallen, irgendwie, ich weiß gar nicht, heute Morgen oder gestern Morgen. Und so beim Aufwachen mal aufs Handy gucken und auf einmal stand da irgendwas dazu. Und es zog sich so durch. Die Gewerkschaften, die Polizeigewerkschaften, einmal die GDP und die DPOLG in Folge von, in Form von Rainer Wendt, der kein echter Polizist ist, haben gewarnt vor der Legalisierung von Cannabis. Und zwar die derzeit sondierenden Parteien SPD, Bündnis 90 Die Grüne und FDP. So, und ich möchte jetzt gar nicht so sehr, also ich fand, erstmal fand ich bemerkenswert daran, dass da einfach, ich nur so einen Artikel gelesen hatte, die Polizeigewerkschaften waren davor, Punkt, von der Tagesschau. Da waren dann Zitate von eben, ne, von irgendeinem GDP-Menschen und eben von Rainer Wendt von der DPLG. Und dann war's das. Das war die ganze Nachricht. Keine Einordnung, nichts. Einfach nur die, es könnte dazu kommen, dass die Koalition, so es dann gibt, das macht. Und dann eben das Statement der Polizeigewerkschaften. Und ich habe schon gedacht, was ist das denn für ein komischer Tagesschauartikel? Also war Tagesschau.de, was das ist für ein komischer Tagesschauartikel? Gut, okay, jetzt haben die halt irgendwie ein Statement abgegeben, aber so, woher kommt das jetzt? Was soll das? Und so, das habe ich irgendwie alles nicht verstanden. Und dann ging es aber den ganzen Tag weiter. Und mittlerweile gibt's auch so Pro- und Kontra-Artikel dann auch tatsächlich, wie auf Zeit.de habe ich gesehen. Also geht's dann auch ein bisschen ins Thema rein. Aber in erster Linie stand nur vorne, also so im Vordergrund, dieses Thema hier haben wir jetzt. Und das planen die wahrscheinlich, die Schweinepriester, von Rot-Grün-Gelb. Dazu kommt dann, dass natürlich im Wahlkampf schon, haben wir ja auch schon hier berichtet, ist, dass, wie heißt er noch? Olaf Scholz, genau, dass der gesagt hat, ja, er hätte nichts, also er hat nie gekifft, aber hätte nichts gegen Legalisierung. Jetzt ja auch noch das große Coming Out von Rainer Lauterbach, von Karl Lauterbach. Er ist jetzt auch dafür, weil Straßengras gestreckt würde mit Heroin und so. Früher sei er dagegen gewesen, mittlerweile aus medizinischer Sicht nicht mehr. Kommt mir alles so ein bisschen vor, wie so in den USA, so Thema Same-Sex Marriage, weißt du, wo dann sind alle dann nach und nach so dafür da rausgekommen sind, so, ja, ich bin irgendwie, wie war noch die Formulierung, fällt mir nicht mehr ein, aber ich bin irgendwie gewachsen oder so innerlich und habe mich jetzt umentschieden, teilweise republikanische Senatoren, weil sich deren Söhne irgendwie geoutet haben und die dann irgendwie in der Folge drüber nachgedacht haben oder keine Ahnung, aber so, ne, evolved, haben sie, glaube ich, immer gesagt, ich bin evolved, also sozusagen vorangeschritten. Und so kommt es mir hier auch fast ein bisschen vor. Und dann stelle ich mir aber die Frage, und das finde ich eigentlich viel interessanter als die eigentliche Thematik, warum? Warum wird darüber berichtet? Weil es sonst nichts aus den Sondierungen zu berichten gibt. Exakt. Das ist eine Sondierungssommerloch. Die halten dicht. Also das ist, glaube ich, warum auch wahrscheinlich die Journalie oder die gemeine Hauptstadtjournalie so sehr für Jamaika ja war, weil die halt wussten, da fallen Krümel runter vom Tisch. Ja. Ja. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es das ist, ne? Die kriegen nichts raus und die beschweren sich ja auch teilweise. Also die Bild-Zeitung hat das ja richtig explizit gesagt, es ist irgendwie verwerflich oder so, dass man nichts durchsteckt. What? ne, ist halt Bild. Absurder geht's nicht. Aber auch andere Medien haben sich so leicht beschwert. Ich habe zum Beispiel Phoenix gesehen die Tage, als die irgendwann da, die sind ja da im Messegelände, unterhalten die sich ja und dann gab es dann immer so ein kurzes Statement der Generalsekretäre Und da hat sich der Phoenix-Moderator auch so ein bisschen so halb mokiert, so, naja, man erfährt ja nichts und so, und wir müssen jetzt hier alles ein bisschen Rätsel raten. Also finden die alle schon komisch. Und das ist tatsächlich eine Sache, da haben die einfach mal die Wahlprogramme genommen und übereinander gelegt und geguckt, ja, und haben festgestellt, wo natürlich es viele Unterschiede gibt zwischen, sag mal jetzt, Rot-Grün als einen Block und dann irgendwie die FDP als anderer Block. Da gibt's halt eine Gemeinsamkeit. Und das wird jetzt einfach richtig krass berichtet. Finde ich völlig absurd. Weil das Thema, das war ja vor einer Woche noch gar kein Thema. Ja, nee, war es nicht. Und das ist ein ewig laufendes Thema und prinzipiell haben alle, ja, Parteien jetzt links des Spektrums und der FDP, haben halt das eigentlich an die Policy, dass sie das legalisieren wollen. Aber es war halt nie relevant, ja, das Thema, weil, genau, die Mehrheit es nicht hergab oder nicht die Mehrheit in der passenden Regierung. So. Mhm. Und ich hätte auch vermutet, dass dieses Thema jetzt auch nicht das Wichtigste sein wird der nächsten Koalition. Genau, das hatte ich nämlich auch gedacht. Also das hatte ich auch gedacht. Das wird wahrscheinlich irgendwann kommen. So, es wird irgendeine BTM-Reform geben und dann hätte man das dann einfach mitgemacht. Mhm. Nicht mal das hätte ich mir gedacht, dass das jetzt unbedingt passiert in dieser Legislaturperiode, die jetzt ansteht. Ich hätte halt eher gedacht, also ich meine, das gab es ja vorher schon immer, ne? Wo liegen in der Vorberichterstattung, wo liegen so Schnittmengen, und da gab es halt immer schon einzelne Artikel, die haben dann auch rausgearbeitet, dass das sozusagen was für eine Ampel wäre, so, dass die das machen könnten. Ja. Aber ich hatte das null auf dem Schirm als wichtiges Thema. Ich halte es auch nicht für das wichtigste Thema, das wir irgendwie hier zu bewerkstelligen haben in den nächsten Jahren. Und ich hätte tatsächlich gedacht, da passiert nichts. Lustigerweise ist jetzt ja dieses, wir ziehen uns irgendwas aus dem Po an Themen, führt jetzt dazu, dass sich sogar Karl Lauterbach genötigt sieht, öffentlich ein Statement dazu abzugehen. Und jetzt der nächste Gesundheitsminister, halt, womöglich. Womöglich, vielleicht, nein. Aber die haben sozusagen das Thema sich selbst aus dem Arsch gezogen, weil sie sonst nicht, und haben es damit, ich glaube tatsächlich, damit holen sie das jetzt einfach in die Koalitionsverhandlungen rein. Und ich glaube, vorher hätte das nicht den Stellenwert gehabt, den es jetzt hat. Ich finde, das hat eine, also wir beobachten das, Anycast beobachtet das an der Stelle natürlich, aber ich finde, das hat eine sehr, sehr interessante Dynamik angenommen. Und spannenderweise ist es natürlich auch ein Ball, den einfach die Koalitionsverhandlungen, die Koalitionäre später auch bequem aufnehmen können, weil es ist ja kein streitiges Thema unter den drei Partner. Ja. Und dann kann man halt drauf sagen, ja, wir sind ja modern, legalisieren was und man sich ein bisschen abfeiern, und dann kann halt so ein bisschen, so da wo es ein bisschen dünn wird, der Koalitionsvertrag, oder schwach oder enttäuschend, kann man mit übertünchen. Das ist das ist ein Ball, den sollte man aufnehmen, klar. So. Ja, aber ich will das, wie gesagt, politisch überhaupt nicht bewerten. Ich finde einfach nur die Art und Weise, wie das Thema gesetzt worden ist, finde ich super interessant. Und irgendwie aus so einem, wir hören nichts, naja, gucken wir mal, was könnten die denn machen? Und dann wird es halt irgendwie hochgeschrieben, und das wäre natürlich auch klar, dass man sich da irgendwie Zitate besorgt von Leuten, die das komplett ablehnen, ne? Und das ist auch logisch, dass man da irgendwie Rainer Wendt als erstes am Telefon hat, weil der ja immer für einen dummen Spruch zu haben ist. Und da kann man den wieder irgendwie veröffentlichen, abdrucken, keine Ahnung was. Und das finde ich schon echt interessant. Jetzt haben sich auch die Parteien auch nochmal alle geäußert. Die Union hat auch schon mal wieder Hitzepickel bekommen. Ich weiß, wer es losgetreten hat. Erzähl. Die Neue Osnabrücker Zeitung war es. Die hat bei den Polizeigewerkschaften angefragt. Ach, guck an. So. Und aber das ist, weißt du, woran das liegt? Das ist nochmal ein interessantes Phänomen. Und zwar, was die Zeitungen ja noch machen, ist, sie einmal im Jahr wichsen sich drauf, wer am meisten zitiert wurde. Und da muss man halt Exklusivmeldungen produzieren. Und dann klappert man halt irgendwann mal seine bekannten Listen ab und produziert halt Meldungen, die dann zitiert werden. Und dann ist man in diesem Ranking wieder hoch. Ich erinnere mich an das Fortdatenspeicherungs-Mitgliederbegehren in SPD. Ja. Da war klar, es ist sowas von krachend scheitert. Die Zahlen waren öffentlich auf der Webseite. War klar, aber so zwei Tage vorher rief jemand von der Saarbrücker Zeitung an. Und hat dann gefragt, so, ja, wie läuft das denn? Da habe ich gesagt, fett gegen die Wand, wird nichts. Aber wir hatten so ein bisschen Impact und sind immer gerade geärgert. Ich habe es alles diplomatischer formuliert. Jedenfalls kam dann halt ein paar Stunden später Exklusivmeldung der Saarbrücker Zeitung, Mitgliederbegehren scheitert. Und ich so, ja, schön, dass es exklusiv jetzt meldet. Und die wurden dann deswegen dann immer wieder zitiert tatsächlich. Laut dem Saarbrücker Zeitung droht das Mitgliederbegehren in die Freizeitpark zu scheitern. Ich so, ja, steht auf der Webseite, dass wir nur so wenig Zahlen haben. So funktioniert das. Das ist ein Game. So ein Zitiergame halt. Ja, hochinteressant, ne? Und ja, das wirkt sich dann höchstwahrscheinlich dann jetzt eben doch auf die Politik in den nächsten 4 Jahren aus. Ja, wollte ich einfach nur mal erwähnt haben. War irgendwie eine interessante Beobachtung. Ja, glaube ich. Total spannend. Ja, und ansonsten war William Shatner im All. Oder? Na, ich bin mir gerade unsicher. Ich wollte jetzt nachgucken, wie weit Blue Origin, also die Penisrakete vom Bezos. Genau, da ist nämlich William Shatner eingeladen worden, mit ins All zu fliegen, und die sind gestartet und auch wieder gelandet. Der Start musste irgendwie um einen Tag verschoben werden, und weil irgendwie Wind war oder so ein Quatsch. Und dann sind sie jetzt aber geflogen und William Shatner ist gelandet. Und jetzt waren sie wieder, jetzt waren sie angeblich im All. Aber Dennis bezweifelt das und sagt, ist das wirklich das All gewesen? Waren die wirklich im Weltall? Was ist das Weltall überhaupt? Also ich meine, so über den Daumen gepeilt sagt man immer, Weltall beginnt ab 100 Kilometer. Ja, es ist diese Karman-Linie. Und die Blue Origin war beim Initialflug 107 Kilometer. Na, guck mal an. Ja, das ist darauf optimiert, dass man diese Karman-Linie erreicht, um dann zu sagen, man war im Weltall. Aber das ist halt schon sehr gecheatet. Aber es stimmt doch auch. Wieso ist es denn gecheatet? Hä? Das ist doch, was? Hä? Das ist doch genauso? Naja, aber es ist halt, Weltraum ist halt noch ein bisschen weiter gefühlt, so. Naja, es ist sozusagen, es ist gerade so über die Grenze, ne? Das stimmt natürlich, aber das ist doch nicht gecheatet. So. Wenn ich sagen will, ich. Die Space Station, also die internationale Space Station ist 408 Kilometer. Das fühlt sich schon nach Weltall für mich an. Also du meinst, wenn du die Grenze überschritten hast, dann ist es so, als wenn du nach Österreich gehst. So einen Meter hinter der Grenze bist du noch gar nicht richtig in Österreich. Na, technisch gesehen bist du in Österreich. Ja, eben, du bist halt in Österreich. Ja, aber das ist halt, damit man sich auf Bett schreiben kann, man war im Weltraum. Also das ist, diese Penisrakete schafft es ja nicht weiter. Ja, aber trotzdem war es wie Bezos, der sich vorher noch das Gesicht straffen hat lassen, weil das ganze fragile Ego sonst umgekippt wäre. Aber warst du doch trotzdem in Österreich. Dann, wenn du hinter der Grenze warst, einen Meter. Ja, toll, aber habe ich was von Österreich gesehen oder erlebt? Ja, den Punkt, an dem du warst, auf jeden Fall. Na toll. Oder beziehungsweise, wenn du halt ins richtige Österreich fährst, Schwerelosigkeit. Für ein paar Sekunden. Ja, also technisch gesehen mag das Weltall sein, aber das ist halt so ein Marketing-Millionärs-Ego-Gewichse. Aber wenn es nach dir geht. Nee, also ich würde halt einfach die Grenze auf 115 Kilometer erhöhen, einfach um Jeff Bezos das zu nehmen, weil das kann er sich nicht kaufen. Wieso kann er sich das nicht, was? Er kann doch einfach eine andere Rakete bauen. Ja gut, dann gibt er halt nochmal irgendwie so aus. Soll er ausgeben, die Scheiße. Und dann erhöhen wir wieder die Grenze. Dennis, ich weiß nicht, wer das festlegt, oder wie, es gibt ja diesen internationalen Weltraumvertrag und so. Vielleicht solltest du auch einfach so Verhandlungen bei der UN oder so leiten. Naja, aber du musst ja Jeff Bezos Dinge nehmen, die er sich einfach nicht kaufen kann. Zum Beispiel diese Karma-Linie, weil das so in der UN festgelegt wird. Er müsste im Zweifel halt, weiß ich nicht, 100 Staaten bestechen. So, das schafft er nicht. Das ist halt außerhalb seiner Reichweite. Und man muss halt Dinge machen, die er sich nicht mit Geld kaufen kann. Und sich dann ärgert er so richtig. Der kriegt wahrscheinlich richtig Pickel davon. Jedenfalls war William Shatner jetzt im All. Soll ich diese Pause rausschneiden? Und ist damit, ja, die sollst du rausschneiden. Aber ist. Und ist damit der älteste Mensch, der jemals im Weltall war? Mit 90. Das ist schon krass. Ich finde das übrigens immer wieder erstaunlich, wie fit der ist, ne? Wenn man den mal so sieht. Ja, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er 90 ist. Ich hätte 70 tendiert. Nein, das, der war doch schon in den 60ern, hat er doch schon hier Kirk gespielt. Wie soll er denn da 70 sein? Ja, weiß ich doch nicht. Ja. Wie hat der Typ Zeitreisen? Oh Gott. Oh Gott, Eilmeldung. Bienchen wird ein Kind mit Myrtle. Also, der hat, ich meine jetzt Kirk, ich bin jetzt wieder bei Shatner, ne? Ja. Der hat ja sogar die Kraft dazu, sich ziemlich häufig mit Wildfremden auf Twitter anzulegen. Hast du das schon mal gesehen? Moment, weil das mache ich doch auch. Ja, aber Gott, du bist kein Multimillionär. Das stimmt. Der hat es doch gar nicht nötig. Ja, richtig, aber der hat es doch gar nicht nötig. Ja, aber das ist auch wieder das Problem. Wenn du alles hast, dann nimmst du den Spaß halt draus, sich mit Leuten anzulegen auf Twitter. Ja, aber der geht auch nur, das ist halt das Lustige, ne? Manchmal ist so, hier sagt er so, ich bin jetzt online und dann stellen ihm Leute Fragen und dann antwortet der so und engaged auch in Dialoge mit so Normalsterblichen, sag ich mal. Aber das finde ich ja alles noch irgendwie cool und ist auch irgendwie super und interessant und was weiß ich. Und manchmal, aber der geht halt auch ständig auf Leute ein, die ihn beleidigen. Ja, weil. Und ihn irgendwie runtermachen und macht sich über die lustig und so. Na, der setzt sich halt 90. Ja, der mit hat 90. Ja. Du hast, weiß nicht, du stehst um 5 auf. Der ist bestimmt um 5 schon wach. Ja, mit Sicherheit. So. Na, also, was willst du da groß noch am Tag machen? Also, hast du ja ewig Zeit. Also, ich werde wahrscheinlich auch im hohen Alter auf Twitter noch rumhängen. Ja, aber ich weiß, das musst du auf jeden Fall mal durchlesen. Okay. Das ist jetzt, ich scroll gerade mal durch seine Timeline, aber jetzt die letzten Tage ist alles irgendwie mit Space voll natürlich. Viel schade ist es tatsächlich, dass er nicht auf eine 5-Jahres-Mission da hochgeschickt wurde. Sehr gut, Dennis. Sehr, sehr, sehr gut. Weißt du, was auch noch im Orbit ist? Nichts. Die Asche von Scotty. Okay, redest du jetzt von einem fiktionalen Star Trek-Universum oder von Leonard Nimoys Asche? Nee, nicht. Das Leonard Nimoy hat Spock gespielt, Dennis. Ach so. Ich rede von? Scotty, Montgomery Scott. Ah, ja. Sorry, ich hab's verwechselt. Der hier, erster Ingenieur? Nee. Erster. Maschinist ist, glaube ich, die Schiffsbezeichnung. Ja, nee, der ist aber, glaube ich, schon Ingenieur. Wie heißt das? Wie ist denn seine Dienstbezeichnung? Gibt's doch gar nicht. Du bist der Experte. Ja, Chefingenieur. Ja, Chefingenieur, ja. Genau. Chefingenieur. Scotty ist auch die Fahrplanauskunft der ÖBB. Was? Ja, so heißt die. Ehrlich? Ja. Naja, also, Scotty, warum? Weil man es kann? James Doohan. Der Schauspieler, der ist schon gestorben vor, weiß ich nicht, Jahren, sag ich mal. Guck mal kurz nach, 2005, also schon echt lange her. Und seine Asche ist dann irgendwann tatsächlich mal ins All geschickt worden. Ja. Genau. Und jetzt muss ich mal gucken, wann war das denn? Steht hier nicht. Warum steht hier das nicht? Bin ich da etwa einem Dings aufgesessen? Nein, der hat doch. Die haben sie doch ins All geschossen. Hier. Da ist es doch. Ist das schon Störung der Totenruhe? So, ist 2005 gestorben im Juli. Sein letzter Wille war es, dass seine Asche, wie bereits die von Gene Roddenberry, also der hier Star Trek-Erfinder, ins All gebracht wird. Am 28. April 2007 wurden seine sterblichen Überreste mit einer Space Loft XL-Rakete für einen kurzen Zeitraum ins All gebracht. Die Rückkehr an einem Fallschirm wurde von bla bla betätigt. Der Behälter landete alles im zerklüfteten Gebirge. Rups. Am 3. August sollten die Überreste ein zweites Mal ins All geschossen werden und einige Jahre im Orbit verbringen. Der Start erfolgte mit einer Falcon 1 Rakete von den Marshallinseln. Nach einer Flugzeit von 2 Minuten 20 gelang die Trennung zwischen erster und zweiter Stufe nicht, womit ein Erreichen des Orbits unmöglich gemacht wurde und stürzte in den Pazifik. Ach. Oh das Gott. Wusste ich gar nicht. Oh das hat nicht geklappt. Oh, ich dachte, der wäre noch im Orbit. Uiuiui. Naja, aber am 22. Mai 2012, da sind einige Versuche gestartet worden, dann gab es nochmal 2008 soll angeblich, ja, Richard Garriott, ein Weltraumtourist, der bei seinem Flug zur ISS, soll er angeblich eine kleine Aschemenge von Doohan in Form von 3 Karten bei sich gehabt haben. Eine der Karten habe Doohan auf der ISS versteckt. Was? Was ist das denn? Und im Mai 2012 starteten schließlich die Urne von Doohan und 500 Kilogramm Proviant für die ISS-Besatzung an Bord des Raumschiffs Dragon C2 von Cape Canaveral aus. Der hat Leichenasche an Bord der ISS mutmaßlich geschmuggelt? Gott. Abgründe. Vor allem, das ist das Beste, ist das, was sie am liebsten ja da oben mögen, ist ja Krümel und Staub. Ja, ganz richtig. Ganz richtig. Weil das ist überall dann. Ja. Stell dir den Strand vor, aber in 3D. So. Ja, aber wir gratulieren William Shatner herzlich dazu, der älteste Mensch im Weltraum gewesen zu sein. Ist er tot? Oder? Nein, aber er war der älteste Mann im Weltraum. Er ist ja nicht mehr im Weltraum. Ach so, so meinst du das? Das ist komisch. Ja. Jetzt nicht so formuliert. Okay. Aber du, jetzt weißt du, wie ich es meine. Ja. Grüße gehen raus. Grüße. Eine Sache hätten wir noch. NDR 1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau. Im Anycast. Renke. Da ist sie wieder. Unsere richtig. Beliebte Rubrik. NDR 1 Niedersachsen mit Michael Turnau im Anycast. Richtig. Du hast Nachrichten für uns. Ich habe Nachrichten mitgebracht. Wir kommen, würde ich sagen, direkt zum Sport. Wenn das für dich okay ist. Ja. Ein saudi-arabischer Staatsfonds kauft den sportlich abgehängten englischen Fußballclub Newcastle United. Vorsitzender des Investmentfonds Kronprinz Mohammed bin Salman hält sogar den Gewinn der Meisterschaft in den nächsten Jahren für möglich. Sofern jedenfalls die besseren Spieler des Teams die saudische Botschaft in Istanbul meiden. Dort soll ein Taktikzentrum eingerichtet werden, mit dessen Hilfe jeder Gegner feinsäuberlich zerlegt werden könne, so ein Sprecher. Der Deal wird von Experten als Teil der Öffnungsstrategie bin Salmans dem Westen gegenüber eingestuft. Seit einigen Jahren bringt der Kronprinz behutsame Reformen im Land voran. So ist es Frauen seit dem Jahr 2018 mit der Zustimmung ihres Ehemanns wieder erlaubt, ein Auto zu fahren, etwa um die Steinigung von Homosexuellen zu besuchen. Und ich habe noch mehr Sport. Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes Peter Peters hat in einem Interview mit der Sportschau über die anstehende Fußballweltmeisterschaft in Katar gesprochen und hielt mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Zitat, die Entscheidung, die WM nach Katar zu geben, war falsch und fiel in einer Zeit, als der Fußball noch käuflich war. Abschließend möchten wir gedenken, der Anycast gedenkt an dieser Stelle einem der ganz Großen unserer Zeit. Am 10. Oktober 2016 starb der als XXL-Ostfriese und Knochenbrecher bekannte Tamme Hanken überraschend an einem Herzinfarkt. Schlagworte XXL-Ostfriese, Herzinfarkt. Überraschend. Kommen wir zum Anycast Cancel-Barometer. Dies weiß zu berichten, die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach stellt sich in der Causa Luke Mockridge auf die Seite des Comedians. Zitat, für mich ist Luke einfach jemand, der sich Grenzen nicht unterordnen will. Das war auch immer mein Leitbild. Dennis, kommen wir zur Aktie der Woche. Genau, die Aktie der Woche, ganz heute in dem Sportsinne, ist BetAtHome AG, betathome.com AG. Oh ja, wichtig. Für 22,95 Euro ist im Bereich des Wettspiels, ganz, ganz legalen Wettspiels, aber nur für Schleswig-Holstein aktiv. Und jetzt der Euro-Jackpot Review für die Ziehung vom 23.03.2012. 5, 8, 21, 37, 46. Die Eurozahlen 6 und 8. Das Erfolgsmedium Anycast sagt dazu schön. Das war NDR 1 Niedersachsen mit Michael Turnau. Im Anycast. So. Da musst du wieder schneiden noch, ne? Sind jetzt ganz viele Lücken entstanden, Dennis. Ja, das ist mir schon klar. Gut. Das lasse ich aber drin, diesen Hinweis, dass du dich schneiden soll. Auf die Lücken? Ja. Hm. Wir haben nämlich Feedback bekommen. Richtig. Das schneidest du jetzt aber raus. Nein. Okay. Du weißt nicht, was ich rausschneide und nicht. Das erfährst du nur als Letztes. Schrecklich. Ach so, ich muss mich noch entschuldigen für letztes Mal für die schlechte Audioqualität. Das hatte Gründe. Ja. Die persönliche Person wurde zur Rechenschaft gezogen. Ja, genau. Es lag aber an mir und ich habe mich selber zur Rechenschaft. Heute ist besser, ne? Oder? Ja, heute ist deutlich besser. Oder? Ja. Oh ja, würde ich auch sagen, ja. Hättest du letztes Mal auch was sagen können übrigens? Ich hätte das ja alles ändern können, aber gut. Ist mir nicht aufgefallen, aber du weißt ja, ich höre schlecht und sehe schlecht. Ja, der alte Maulwurf von Friedrichshain. So. Oh Gott, das M, hast du gerade gehört, wie das klang? Als wenn meine Stimme schwer belastet, ist sie gar nicht. Wir haben noch so, also wir möchten noch ein paar Sachen anmerken, neben dem üblichen, wir brauchen die Sterne bei Apple Podcast und hier sagt, empfiehlt uns weiter, wenn ihr wollt. Nächste Woche. Weißt du, was ihr machen solltet? So wie die wie Corona-Dulnis, A4-Blätter schreiben, ausdrucken. Und bei der Nachbarschaft den Briefkasten werfen. Oh ja. Freut sich immer total, die Nachbarschaft. Das ist gut. Ich habe übrigens, habe ich das erzählt, dass ich war ja auf Geschäftsreise in Bayern. Ja. Ja, hatten wir ja, als wir in Salzburg. Genau, als wir in Salzburg waren, haben wir davon gesprochen. Und da habe ich tatsächlich im Gebirge, in den Alpen, Anycast-Aufkleber gesehen. Nein. Doch. Krass. Wie die wohl da hingekommen sind. Keine Ahnung. Richtig. Die nächste Folge, nächste Woche, wollten wir noch kurz sagen, kommt wahrscheinlich ein bisschen verspätet. Richtig. Wir sind noch besoffen. Hatten wir auch schon erzählt? Ja, weiß ich gar nicht. Aber wir hatten ja schon erzählt, wir fahren nach Rotterdam. Ja. Und wir haben uns schon, also wir gehen durch Rotterdam und testen Frikandeln. Richtig. Haben wir uns vorgenommen. Aber das müssen wir halt dann irgendwie vor Ort aufnehmen und wir haben auch abends ein Fußballspiel zu besuchen und so. Der Film muss noch entwickelt werden, das dauert alles. Das ist alles ein bisschen kompliziert, deshalb seid uns nicht böse, wenn es einen Tag später kommt als normalerweise oder so, aber es kommt definitiv eine Kleinigkeit aus Rotterdam und wir arbeiten auch an Gästen jetzt mal für die nächste Zeit, mal wieder mit Leuten zu sprechen. Wir hatten ja jetzt erst unlängst die Bundeskanzlerin zu Gast, die noch Bundeskanzlerin zu Gast. Wir können ja auch mal versuchen, mal die Fühler ausstrecken nach dem zukünftigen Bundeskanzler, ob wir den auch kriegen, weiß ich aber nicht. Wenn ihr aber Wünsche habt für Gäste, und zwar auch für Gäste, ich sag mal so, die nicht ihre Stimme verstellen müssen, damit sie nicht von ihren Freunden erkannt werden, wenn sie hier bei uns zu Besuch sind. Dann, so wie ich das tue, das ist nicht meine echte Stimme. Meine auch nicht. Ich habe gerade noch so einen alten SNL-Sketch gesehen mit meiner echten Stimme. Der war gar nicht so gut, aber das war sehr interessant. Egal. Schreibt uns jedenfalls an gastwunsch@anycar.st. Das wollte ich eigentlich sagen. Richtig. Mehr wollte ich gar nicht sagen. So, jetzt aber. Jetzt aber was? Tschüss. Tina York heißt in echt Monika. Ah, wer ist nochmal Tina? Oh, ich will es nicht wissen. Tschüss. Bis dann.